Von allen Seiten erhob sich plötzlich lautes Reden. Alle rührten sich. »Wie? Wie?« rief plötzlich Katharina Iwanowna zu sich kommend und stürzte auf Luschin zu. »Wie? Sie beschuldigen Sie des Diebstahls? Sonja? Ach, ihr Schufte, ihr gemeinen Schufte!« Und sie eilte zu Sonja und umarmte sie krampfhaft mit ihren hageren Armen. »Sonja, wie konntest du von ihm 10 Rubel annehmen? Oh, du Dumme! Gib sie her! Gib sie sofort her, diese 10 Rubel! Da haben sie sie!« Katharina Iwanowna entriss Sonja den Geldschein, zerknüllte ihn und warf ihn Luschin mitten ins Gesicht. Das Papierknäuel traf ihn am Auge und fiel zu Boden. Amalia Iwanowna beeilte sich, das Geld aufzuheben. Pjotr Petrowitsch wurde böse. »Halten Sie diese Verrückte zurück!« rief er. In diesem Augenblick erschienen in der Tür neben Lebesjetnikow noch einige Gesichter, zwischen denen auch die der beiden zugereisten Damen hervorguckten. »Wie? Verrückt? Ich soll verrückt sein, Sie Blödian?« schrie Katharina Iwanowna. »Du bist selbst verrückt, du Rechtsverdreher, niederträchtiger Mensch! Sonja, Sonja soll von ihm Geld genommen haben. Sonja soll eine Diebin sein. Sie wird ja eher dir noch Geld geben, Dummkopf!« Und Katharina Iwanowna lachte hysterisch. »Habt ihr schon so einen dummen Kerl gesehen?« wandte sie sich nach allen Seiten um und zeigte auf Luschin. »Wie? Auch du?« Sie erblickte die Wirtin. »Auch du, Wurstmacherin, bestätigst, dass sie gestohlen habe, du gemeines preußisches Hühnerbein in Krinoline? Ach ihr, ihr alle! Aber sie hat das Zimmer ja gar nicht verlassen, und als sie von dir, Schuft, zurückkam, hat sie sich gleich hier neben Rodion Romanowitsch hingesetzt. Durchsucht sie doch! Wenn sie sonst nirgendwo hingegangen ist, muss sie das Geld doch noch bei sich haben. So durchsucht sie doch! Such doch, such doch! Wenn du aber nichts findest, dann, mein Täubchen, dann geht es dir an den Kragen! Zu seiner Majestät, zu seiner Majestät, zum Zaren selbst laufe ich hin, werfe mich dem Barmherzigen zu Füßen, sofort, heute noch. Ich bin verwaist, man wird mich zulassen. Du denkst, man wird mich nicht zu ihm lassen? Du lügst, ich komme hin, ich komme zu ihm. Du hast damit gerechnet, dass sie schüchtern ist, du hast darauf gehofft, ja, dafür bin ich aber umso dreister. Du wirst dein Spiel verlieren, so suche doch, suche, suche, so suche doch!«